Abschnitt 45 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Wallfahrtsort für Kriegshetzer. Im Hause Bougerie, dem ersten von Versailles, haben sich am 1. September des Jahres 70 120 französische Marineinfanteristen so lange gegen einen bayerischen Ansturm verteidigt, bis sie 80 Tote hatten und keine einzige Patrone mehr, wie das Gesetz es befahl. Klammer auf, die Gesetze befehlen solche Sachen. Klammer zu. Das war folgsam. Als die Munition aufgebraucht und das Haus durchlöchert war, soll einer vorgeschlagen haben, man möge Selbstmord begehen, indem man sich in den Geschossregen stürze. Ein anderer, behauptet eine wohlkonservierte Farmer, habe beantragt, das Haus anzuzünden und in den Flammen unterzugehen. Das war blöd. Aber der Major Lambert von der Division Vassoin, der die Verteidigung des Häuschens geleitet hatte, entschloss sich zur Übergabe und steckte ein Taschentuch aus dem Fenster. Das war gescheit. Die bayerische Abteilung, befehligt von Hauptmann Lissignolo, stellte das Feuer ein, und als die Verteidiger schmierig, blutig und verwundet aus dem Haustor wankten, standen die deutschen Soldaten stramm und salutierten. Das war ganz nett. Eine Aufschrift, auf die Wand gemalt, besagt, dass das Haus Maison de la Dernière Cartouche heißt. Die Farbe der Buchstaben ist sehr verblasst. Das ist belanglos. Eine schöne Marmortafel mit goldenen Lettern verkündet, dass 1909 Herr Arthur Meyer, Direkteur du Gaulois, eine Sammlung zum Ankauf des Häuschens, das ist niederträchtig. Was hat der Name des Herrn Meyer in Marmor gemeißelt, hier zu suchen, wo 80 Menschen auf der Schlachtbank verblutet sind? Was macht der Herr Meyer da, 39 Jahre nachdem das Taschentuch gehisst worden ist? Weshalb feuert er an, wenn der letzte Schuss verfeuert worden ist? Was für ein nobler Charakter war doch der Esel von Soldat, der das Haus anzünden wollte, gegen diesen Chefredakteur, der es erhalten will, damit sein Name in Marmor darauf steht und neue Geschlechter veranlasst werden, ihre Häuser in Festungen zu verwandeln. Monsieur Meyer, je vous demande, avez-vous battu dans cette maison? Non, monsieur. Pas que je veux 1870. Na also, dann hetzen Sie nicht. Wenn Sie dabei gewesen wären, würden Sie wahrscheinlich kuschen. Natürlich gibt es auch Leute, die dabei waren und doch Heldentaten zur gefälligen Nachahmung erzählen. Aber die tun das von den Herren Meyer und anderen solchen Direktoren des Gaulois aufgereizt und ihnen zu gefallen. Und diese Aufhusser und Zuhörer und Weiterverbreiter und Ausschmücker sind schuld an den folgenden Kriegen. Jawohl, Monsieur Meyer vom Gaulois und Herr Gaulois vom Meyer, aber auch Sie, Monsieur Gaulois vom Gaulois und so weiter. Übrigens hat die Gedenktafel jetzt einen tüchtigen Sprung. Ich habe einen braven Stein gegen Sie geschleudert. Geht hin und tuet desgleichen. Das Innere des Hauses ist natürlich ein Museum. Zerfetzte Uniformstücke, zerbrochene Gewehre, Patronen, alles längst veraltetes System. Verblasste Daguerreotypien von MacMahon, der ein paar Schritte von hier seinen 1000-Franc-Schuss bekam, von Napoleon III., der ein Defaitist war, von Wimpfen, Moltke, Bismarck, Anton von Werner und anderen Sedaner Größen. Durchlöcherte Schränke, blutiges Bett, zersplitterte Fensterladen. Mitleidig lächelnd gehen Soldaten durch dieses Schnackerlmuseum, wenn die Museen des jetzigen Krieges installiert sein werden. Die 42-Zentimeter-Mörser, die Gelbkreuz-Gasbomben, die Flammenwerfer. Und statt der Glasfotografien herrliche Ölgemälde von allen unseren Heerführern. Zerschossene Türen gibt es nicht mehr. Schaue aus dem Fenster. Ganze Ortschaften sind zu Müll geworden. Man kann nur nachsichtig lächeln über die Sehenswürdigkeiten. Wenn nur nicht die Jahrgangsklasse 1956 über unser Kriegsgerät geringschätzig lächeln wird. 30 Schritte vom Haus zur letzten Patrone entfernt ist der Friedhof. Einige tausend französische und bayerische Soldaten, die bei den Kämpfen um Bazeilles gefallen sind, sind hier nicht bestattet. Im Gegenteil, die Gesinnungsgenossen des Herrn Meyer vom Gaulois haben die Toten aus ihren Einzelgräbern und Massengräbern exhumiert und in Gewölbe einer Krypta gelegt. Längs der Toten ist ein Korridor für den Fremdenverkehr freigelassen. Die Touristen führt mit Erklärungen von epischer Breite Herr Jean-Claude Rocher, der vorher jedem Besucher seinen Militärpass zeigt, demzufolge er 1870 dem 3. Regiment der Marineinfanterie angehörte und als einer der überlebenden Verteidiger der Maison Bourgerie ins Kriegsgefangenenlager von Ingolstadt abgeführt worden ist. Auch ein Gedenkbuch hat er, in das sich Prinz Ruprecht, Häseler, Hindenburg, Klammer auf die Stammgäste von Sedan, Klammer zu, aber auch Gallwitz, Eichhorn, Exzellenz Predelka von Drahtverhau und andere feuchtfröhliche Erhalter des Siegfriedensgedankens eingeschrieben haben. Monsieur Rocher ist mit den Gewölben auf der linken Seite bös. Nicht etwa, weil hier Bayern liegen, sondern weil das deutsche Kommando diese schönen Ausstellungsobjekte mit Steinplatten zudecken ließ. Sie hat dies nach seiner Auffassung deshalb getan, weil sich die noch lebenden deutschen Soldaten angesichts der Kopfschüsse ihrer bereits toten Vorgänger zu sehr aufregten. Schade, jetzt sieht man die schönen Kopfschüsse nicht mehr. Zum Glück gibt es rechts sehr sehenswerte Schauobjekte. Zwar nicht so viele, wie links verborgen sein mögen, aber immerhin doch noch ein paar 150-jährige Leichen. Eine Krankenschwester, der Arm abgerissen worden ist, ein Suave mit zerpulvertem Kopf, ein Kapitän mit 8 Kopfschüssen und was dergleichen reizende Kleinigkeiten mehr sind. Die Uniformen, Friedensstoff 1869, sehen oft noch besser aus als die heutigen. Ist das alles zur Abschreckung da? Nein. An den Wänden des Korridors hängen Glasperlenkränze mit Trikoloren und auf den Trikoloren stehen Schwüre von Blutrache und Sieg und Revanche. Und jeder dieser Kränze wurde namens eines patriotischen Vereins niedergelegt, am 1. September. Und der Redner, je blutiger er sprach, desto besser war es wohl. Drüben, die Grenze ist nicht weit, feiert man den 1. September mit Hurra und Truppenparaden. 44 Jahre lang klangen Wehklagen und Rachegeschrei hinüber, Jubelrufe und Festesfreude herüber, bis sich die Musikanten in die Haare gerieten. Ende von Abschnitt 46.